Hallo und herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden, aber ohne Punkt. Heute wieder mal dabei, der Mann am Schaltpult, Sven. Als Gast haben wir dabei den Zeichner von dem krakelcomics.com Webcomic und natürlich haben wir mich, Christian, den Toast, immer mit der sonnigen Seite oben. Alter. Hallo. Zweitbestes Intro aller Zeiten. Das bei zwei Folgen. Hast du Co-Host gesagt oder To-Host? Weil ich habe To-Host verstanden und Toast hätte ich jetzt Appetit drauf. Ja, Toast ist das, meine Güte. Toast, okay. So, aber bevor wir uns verdaddeln in vielen Sachen, ja, das war ein gutes Intro, ich weiß, ich bin geil. Und was trinkt ihr denn heute so? Standard Biermarke vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ich den Namen letztes Mal genannt habe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... Ja, habe ich. Okay, ich trinke wieder Krombacher Pilz heute Abend. Und zwar einfach nur, weil ich in den Kasten gegriffen habe, in dem offensichtlich irgendwie jetzt gemischt Flaschen stehen, warum auch immer. Und ich eigentlich dachte, dass ich mir ein Bremer Getränk nehme. Ja. Becks. Katsching. Und nee. All das Geld für unsere Werbung. Ja, Becks ist herb und so richtig was für die Seele. Katsching. So. Wir werden nicht von Becks gesponsert. Oh. Gut. Wollen wir den Gast den Vortrieb lassen? Mhm. So. Okay, dann. Also ich habe mich für etwas mit Koffein und Ginseng entschieden. Moment. Aus der Dose. Das war echt nicht schlecht, ey. Das hat bei mir richtig nachgehalten. Ja, das war ein guter Ton. Müssen wir uns aufzeichnen fürs nächste Mal. Mango und Orange ist da auch noch mit drin. Ist auch Alkohol drin? Nein, das hat man mir nicht gesagt. Ich habe mich jetzt spontan für einen Energy Drink entschieden. Ich dachte, Bullenklöten ist ein guter Ersatz für Brauerzeugnisse. Hier gibt es den zweiten Teil des Braufaktums, dieses Mal Colonia, obergäriges Bitterbier, mit Aromen von Ananas und Zitrusfrüchten. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass meine Mutter die Biersorten ausgesucht hat und nicht ich. Warum dürft schauen, ihr eigentlich im gleichen Raum sitzen und ich muss irgendwie im Nebenraum, weiß nicht, hier steht so eine Toilette oder so, warum muss ich hier sitzen? Das ist die Gäste-Suite, ja. Okay. Ja. So, mal schauen. Also, probieren wir's. Was probieren wir? Anzufangen, so nach zweieinhalb Jahren. Mal so anzufangen für alle möglichen Leute. Es schmeckt irgendwie sehr ähnlich wie das letzte, aber nicht bitter, obwohl da Bitterbier ist. Mhm. Oh, ey, Alter, ich bin gerade hyper... Tut mal so, als ob ihr gerade weiterredet. Ich muss mal gerade voll professionell. Mhm. Ja? Wir hören dich. Ja, er muss leider gerade aus dem Fenster springen, weil er dort ein 5-Cent-Stück hat rumliegen sehen. Meine Güte, so arm bist du noch nicht auf Hungertuch. Bitte schickt uns Werbegeld oder wie sonst ist das, wie ist das eigentlich geregelt? Ich bin jetzt zum ersten Mal in einem Podcast. Das ist gelogen. Also, eigentlich so für immer. Jedenfalls, ich weiß nicht, worum es geht. Wie ist das? Also ihr trinkt nebenbei. Wie ist das mit Schlürfen? Ist das gesehen gern oder sollte ich das tunlichst vermeiden? Also. Alter. Ja, okay, das soll's. Also ich glaube, du kannst Geräusche machen, wie du möchtest. Okay. Wenn es dir peinlich wird, kannst du ja versuchen, es wegzuschneiden. Kannst du versuchen. Ich meine, du schickst ja schließlich die Datei. Es geht einfach nur darum, weil ich schlürfe Dosengetränke, weil beim Schlürfen schmeckt es irgendwie anders. Also wenn du bei gesitteter Gesellschaft dich das noch wagen würdest, ist es, glaube ich, so. Weil mir ist es egal, ob du schlürfst. Ich finde, es klingt witzig. Aber wenn du nicht schlürfend gehört werden möchtest von der kompletten Welt, dann ist das natürlich eine komplett andere. Dafür ist es jetzt zu spät. Hallo, Welt. Es ging einfach nur darum. Ja, hallo. Es ging einfach nur um das Allgemeine so. Ich meine, wie gesagt, das sind ja eure Regeln. Das ist ja euer Podcast. Ich bin ja nur zu Gast hier in dieser Toilette. Ja. So, da wollen wir doch damit mal anfangen. Und zuerst Blitzrunde! Was? Oh, jetzt schon? Okay. Zeus oder Odin? Odin. Odin. Zeus. Odin. Zeus. Hey, so, das war die 300 erste Punkte. Du hast deine Frage selber beantwortet. Das machen wir immer, auch letztes Mal. Doch. Okay, hier der Schnitt aus der letzten Folge. Siehst du, ich habe recht gehabt. Nein, hattest du nicht. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. War das wichtig? Egal. Nein. So, dann können wir mit der ersten Frage. Und ich dränge mich mal vor, weil ich hatte eine nette Idee, die mir so ein bisschen im Kopf rumgegangen ist. Ich weiß nicht, wer von euch hatte den Film Interstellar gesehen? Und Vorsicht, Spoilerwarnung. Nein, ich mag Matthew McConaughey einfach mal so null. Also wirklich null. Hast du ihn gesehen, Ansgar? Nein. So, also da war die Idee, ja, die Erde Moment, ist am Arsch, wir schaffen unseren echten Namen an? Ja, okay. Krakel. Okay. Ja. Vornamen reichen. Oh, okay. So. Wir hätten ein bisschen mehr vorklären sollen. Ich bin das erste Mal im Podcast. Halt die Fresse, Sven. Die Einleitung hat dir das nicht erwähnt. Ja. So, hat er nicht zugehört, Gottverdammt. Also, Interstellar, ein Film, die Erde geht am Arsch, Leute versuchen, wir müssen einen anderen Planeten finden, um dort zu leben. So, der erste Plan ist, ja, wir schaffen alle Menschen darunter, aber das wird 99% nicht schaffen. Also, was ist Plan B? Die wollen einfach bloß einen guten Satz befruchtete Eier mit künstlichen Gebärmutter oder sonst was ins Weltall schicken, dass sie dann aufgezogen werden von Maschinen oder so und dort die menschliche Rasse weitertragen können. Oh, ich sollte vielleicht mal den, Entschuldigung, ich sollte vielleicht mal den Download begrenzen, weil du warst gerade echt so 2 Sekunden weg für mich, warte mal. Voll klug und so. Entschuldigung, weiter. Du sollst doch nicht immer nebenbei Pornos runterladen, das macht man doch heutzutage nicht mehr. Nee. Ja, wie wir Teil 1 gesehen haben, das ist einfach gut, das ist zu stark für unsere Klasse. Also wie gesagt, also 99% der ne, so, tot und neuen Planeten suchen. Okay. So, also die suchen einen Planeten und weil die nicht alle Menschen runterschaffen können oder überhaupt ein paar Menschen. Das Beste, was sie machen konnten, war bloß ein paar befruchtete Eier sich suchen und die in den Weltraum schicken mit entsprechenden Geräten, die dann befruchten und Kinder daraus machen und so weiter und so die menschliche Rasse weitertragen können an einen anderen Ort. Und ich habe mir so gefragt, ja, ist ja schön und gut für Wissen und so ein Scheiß, aber wenn du einfach bloß einen Satz Kinder alleine aufwachsen lassen würdest mit nichts, dann würden das keine richtigen Menschen werden, dann würde es einfach bloß Wilde und Monster und sonst was, da würde sich nicht die menschliche Zivilisation weitertragen. Also, du musst denen ja irgendwie doch Werte, Emotionen, Gefühle oder so etwas weiterbringen. Also, stell dir vor, du hast für die Zukunft, also für die Zukunft der Menschheit, kannst du bloß denen mitteilen, was wirklich es ausmacht, ein Mensch zu sein, Emotionen zu fühlen. Wie bringst du das denen bei? Mit Filmen natürlich. Welche Filme wären am besten dafür, Kindern, die aufgewachsen sind von einem kalten Roboter in einem fern, weit entfernten Universum, dem beizubringen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Weil welchen Film zeigst du für Liebe? Welchen zeigst du für Angst, für Hass, für Mut, für Hingebung? Mal vorausgesetzt, dass das funktioniert. Ja, ich glaube, die werden DVD-Spiele einbauen. Ja, boah, ist echt schwierig. Aus Prinzip keine Disney-Filme. Richtig. Weil da lernst du wirklich nichts Gutes. Inside Out. Moment. Der neue Inside Out, der muss damit rein. Ja, aber ich sag mal, zum Großteil lernst du da und? Eigentlich also nur. Pixar zählt. Also Pixar zählt. Zum reicht. Großteil lernst du da eigentlich nur, wenn du schön bist, kommst du weiter im Leben. Nicht in Inside Out. Nee, ich sag mal, der so, hat nichts in den tun. Großteil der anderen Filme. Ja, also nee, dann hast Pixar du Wreck-It Ralph nicht gesehen. Nee, hab ich auch nicht. Dann hast du Wreck-It Ralph nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut Wreck-It Ralph sein könnte, falls sie nicht all die Spiele hatten. Die Spiele sind völlig uninteressant. Es geht einfach darum, dass die Charaktere menschliche Hindernisse überwinden, um Freundschaft zu finden. Du meinst also sich selbst? Ihre eigenen Hindernisse. Ja, genau. Sich selbst. Scheiße, das ist so tief, das geht noch tiefer als die Videospiele, die sie darin parodieren. Und dann würdest du dir die Mühe machen und religiöse Filme noch einwerfen? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ich glaube nicht. Nach allem, also ohne da jetzt wirklich, also. Oh doch, einen. Das Leben des Brian. Ist nicht der Auserwählte, geh nach Hause. Ja, das ist auch das Problem, weil wenn die Leute nicht andere religiöse Filme dazu gesehen hätten und nichts wissen von Christlichen, würden die, glaube ich, Leben des Brian ziemlich scheiße finden. Ja. Das ja. ist, glaube ich, allerdings auch. Weil, warum wird er jetzt gekreuzigt oder so? Was? Hä? Was für ein Sinn? Was hat das jetzt mit der Sandale zu tun? So, was hat das ja, mit wirklich, also, irgendwas zu tun? Also schon mal ein Grund für Religion. Ohne die würdest du Leben des Brian nicht verstehen. Boah, ist aber echt schwierig. Ich würde. Dann verzichte ich aber lieber auf das Leben des Brian, als den ganzen anderen Scheiß dafür in Kauf nehmen zu müssen, nur um einen Film zu verstehen. Ja, aber sonst, was ich meinte, welchen Film zum Beispiel versuchst du, um wirklich Liebe jemanden zu zeigen, was das ist. Weil wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Sind lächerlich falsch. Columbo. Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Jungfrau 40 sucht oder irgendwas ähnliches. Ey, ein bisschen ernst. Ja, es geht hier um die Zukunft der Menschheit. Trotzdem, wie werde ich ihn los in 10 Tagen zum Thema Liebe? Boah, das war jetzt aber Hitch, eine lange. Hitch der Date-Doktor. Oh, auch nicht schlecht. Wer? Hitch der? Der Date-Doktor. Ach, das, ach, nö. Nee, tut mir leid, aber nichts mit dem... Willow Smith. Ja, Prinz ja? Von... Prinz von... Von Azizi. Queens. Ich merke mir auch gerade, wir haben auch mega klug gehandelt, weil wir auch so in unserer Standard-Config geblieben sind. statt zu wechseln. Ja, wir sind selber schuld. Das war so mega klug und so. Hey, wir haben heute halt nichts im Voraus geplant. Das stimmt allerdings. Nee, aber, das heißt, aber sonst aber, können noch Überraschungsgäste auftauchen. Liebe, wie gesagt, bleibe ich bei hier, was habe ich gesagt? Nee, das war Ansgar. Nee, das war ich. 40 Jahre. Ja, genau, nee, das war auch Ansgar. Aber hier, wie werde ich ihn los in 10 Tagen oder so? Ist so geil, wie Christian sich alle Filme merkt, aber nicht von wem sie kommen. Ja, was? Nee, aber den ja, will ich für die Aussage ja, wirklich wichtig. Für apropos, ja, was? Scheiß auf Liebe und den ganzen anderen Dreck. Star Wars Episode 8 geht raus, 14. Dezember 2017. Und verschiebt, glaube ich, damit Peter. Zum zweiten Mal Avatar 2. Wen interessiert der? Aber darum geht's gar nicht. Für Gerechtigkeit und Freundschaft, Shawshank. What the fuck, Junge? Es geht ums... Ja, Shawshanks für... Das auf jeden Fall. Shawshanks für Gerechtigkeit und Freundschaft. Nee, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann nur einen einzigen Film. Batman. Nein, Quatsch. Boondock Saints. Judge Dredd, the law. Ja, oder der geht auch. Aber ich meinte eigentlich Boondock Saints, der ist sehr gut. Alter, was? Das hat mit Gerechtigkeit, glaube ich, so wenig. Das hat Gerechtigkeit pur. Vor allem, wo sie den Typen immer verarschen. Der Tourette hat. Boah, ich weiß echt nicht, wie das ein Kind, was nur darauf ausgezogen erzogen wird. Dass, Simpsons? Ouch, Simpsons, ouch, der Film für das optimale Vorbild der Vaterrolle. Aber nur in Amerika. Ja, scheiße, stimmt. Das wäre ja dieses, was ein Vater und was eine Mutter ist, würden die auch nur dadurch wissen, was echt ziemlich traurig wäre. Und welche Emotion vermittelt der Film Stromberg? Deutsch zu sein. Nehme ich. Oh Mann. Hey, geil, ich krieg für morgen eine Einladung zum Chinesen. Hat zwar nichts mit dem Film zu tun, aber ist egal. Nee, aber wie gesagt, für Liebe bleibe ich echt bei wie werde ich ihn los in 10 Tagen und wie heißt die für, Alte jetzt? Für Freundschaft noch? Und Gerechtigkeit würde ich wirklich sagen, dann Shawshanks. Ich wäre mit Komödien oder so was mit den älteren Mel Brooks-Filmen, weil die wirklich wenig Popkulturwissen von dir abverlangen. Und trotzdem verdammt witzig sind. Wie zum Beispiel Blazing Saddles oder so. Okay. Habe ich letztes Mal gesehen, das ist einfach bloß schön abstrus und geil witzig. Also, ist abstrus. Der echt. Hat gute Filme geleistet. Und es war auch noch die andere Zeit, weil heutzutage ist dieses, viele Filme, die im Komödienbereich sind oder für Kinder oder so, sind echt das absolute Problem, dass du Popkulturwitze und so etwas oder Witze, die bloß 2 Jahre lang witzig sind. Oh Mann. Das ist auch ein geiler Untertitel für einen Film. Titel X. Genau 2 Jahre lang lustig. Und dann halt nicht mehr. Na, das ist schon mal besser als die meisten Filme, die einfach dann nicht lustig sind. Ist das jetzt eine Anspielung auf die nicht lustig Kickstarter-Kampagnen? Katsching! Nein, ist das eine Anspielung darauf, dass nicht du lustig, bezahlt uns nicht. Dass du mit deinem Comic meinst, besser zu sein als die. Nee, das habe ich nie gesehen. Apropos Comics und besser zu sein. Also wir haben Ansgar ja nicht ohne Grund hier. Was? Ich sag mal, wir kennen ihn ja auch persönlich, also falls man jetzt natürlich nur das Bild von uns hat, wir sind irgendwelche fettleibigen Spastis, die irgendwo rumsitzen. Ich schon. Ja, aber wir kennen uns auch privat, beziehungsweise haben uns zumindest privat gesehen, sagen wir es mal so, also kennen das so, ich weiß nicht, was die anderen da so machen, aber ich saß eigentlich noch auf dem Klo und hab gekackt. Darum geht's aber gerade nicht. Ansgar, du besitzt Moment, ja... Moment, auf diesem Klo? Ja. Scheiße. Okay. Und du besitzt ja ein entsprechendes Etablissement im kleinen Winkel, der sich deutsches Internet gut nennt. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Warum sprichst du in Rätseln? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Erzähl von deiner Drecks-Internet-Seite. Ach du Scheiße, damit überfällst du mich. Alter, ich habe den neuen ja noch gar nicht gesehen. Ja, Krakel Comics. Ich habe angefangen vor... Oh Scheiße, ich kann mich gar nicht erinnern. Einfach aus einer Laune heraus. Und ich hatte vorher noch Versuche dann über irgendwie als Rollenspiel, Webcomic, dann was Ernstes, dann was Lustiges. Geblieben bin ich eigentlich bei absolut keine Story mehr und nur noch so lustige Comics, so mal in einem einzigen Bild, mal in 4-5 Bildern verpackt. Ich finde den neuesten auch super, Massenheilung. Vom 17.01. Ja, das ist super. Hitler im MMO. Sollt ihr ja nicht spoilen, Leute, schaut es euch an, wenn ihr es hört. Alter, Scheiße. So, ja, wie gesagt, ich habe halt aus einer Laune heraus angefangen und ich wollte nie irgendwie irgendwas, wo ich wirklich mit Elan hinterher muss, aber ich hatte auch keine Lust, nichts im Internet zu machen. So wie sonst auch. So, ja, genau. Nebenprojekt, außer Zocken meine ich, Nebenprojekt sind dann noch auf so kleine YouTube-Videos oder hier und da so ein paar Tweets, aber hauptsächlich doch die Comics. Und es ist so eine bunte Tüte an Humor, so ein bisschen Popkulturwitz, ein bisschen Fantasy und Rollenspiel oder Brettspielwitz und ansonsten, ja, jetzt aktuell sieht man, Hitler kommt ab und zu, ich mache ab und zu Hitlerwitze, aber das macht jeden. Ja, ist ja deutsch. Ja. Da kannst du nicht 5 Meter gehen ohne Hitler. Ja, ich wollte sagen. Der mit Amazon Prime ist so geil. Wenn ich mir deinen Arbeitskörper so angucke, eins, was ich von dem ich richtig gerne mehr sehen würde, ist einfach wirklich Mann mit Hut. Weil da bist du an dem einen Abend einfach zufällig in so einen guten Charakter reingefallen. Boah, das gibt's übrigens noch bei YouTube, oder? Da muss man. Ja, das ist noch auf YouTube. Mann mit Hut. Es ist einfach eine real gewordene Stummfilmfigur, die über unendlich Geld verfügt und nicht weiß, was sie damit machen soll. Hä, warum finde ich dich nicht? Ich gebe Mann mit Hut? Oh Gott, was ist da los? Du musst nach Krakel Comics oder Krakel Filme suchen, dann findest du dich. Richtig, Mann mit Hut selber hat keinen Channel. Richtig, das ist ja Filmle, das macht voll Sinn und so. Krakel Filme heißt übrigens der Channel. Ja, wir müssen dir auf jeden Fall mal den Hut zukommen lassen, damit du auch mehr davon machen kannst. Das stimmt allerdings. Ich habe aber kein blaues Klebeband. Wer sich jetzt fragt, warum blaues Klebeband, der kann doch auch einfach die Videos schauen und dann fertig. Katsching! Nicht dafür verwendet, wofür ihr denkt, dass es verwendet wurde. Opa Headbang, der ist vollkommen sinnlos. Dinosaurier-Vermieter. Also wie viel Views hat der gerade? Welcher? Ganz peinlich. Opa Headbang? Ja? 38.000. Echt jetzt? Verarsch mich nicht, hab ewig nicht geguckt. Geteilt durch 1.000. Das ist schon realistisch. Oh, ich wollte den Channel nur ein bisschen größer wirken lassen. Also das ist natürlich alles ein kleines Privatprojekt seinerseits, nehme ich einfach mal jetzt an. Ja, ja. Einfach mal so kurz auf die Antwort warten. Und, ja, ich brauchte einfach irgendeinen Grund, wofür ich mir eine Kamera geholt habe. Und so, ja, whatever. Ja, wir müssen noch was mehr damit machen. Aber jetzt fängst du den Podcast an, das heißt, wir werden alle wieder ein bisschen aktiver in den richtig, Internet apropos Internet. Das wäre so mein Aufregerthema der letzten 2 Wochen. Ohne Scheiß, Unity Media. Ich möchte mal kurz einen offiziellen Ausruf starten. Offiziell nicht repräsentativ vom Knackpunkt oder den. Ich bin nur ein Gast, der hier auf einer Toilette sitzt. Ich habe nichts zu tun. Richtig. Die Sache ist einfach, Leute, hackt's eigentlich noch. Die schlechteste Ausrede für eine Preiserhöhung, die ich je in meinem Leben gehört habe. Angeblich gestiegene Kosten, obwohl einfach mal so null Netzausbau betrieben wird und eigentlich nur ich weiß nicht, von einem relativ toten Netz, was dann irgendwie so wiederbelebt wurde, aber so eigentlich ausgebaut wurde, in irgendeiner Form dann von den Leuten irgendwie zu verlangen, dann bis zu 3-4 Euro einfach mal pro Monat mehr zu zahlen, ohne denen in irgendeiner Form ein gewisses Maß an Mehrleistung zu geben. Und sei es noch in den sinnlosesten Fällen, die es in irgendeiner Form geben könnte, Leute, fickt euch einfach ins Knie, ey, da gehe ich lieber zu irgendeinem anderen Spackenanbieter. Also Leute, ich bin frei für alles. Hauptsache, ihr habt irgendwie einen vernünftigen Nutzt das Hashtag. Hashtag ich brauche Internet. #UnityKnie. Ja, schreibt ihn an. Hashtag frei für alles. Hashtag frei für alles, das ist gut. Kann ich Hashtag mich direkt bei Tinder. Hackt. Und hört ihr das? Kann ich mich direkt bei Tinder. Es ist Zeit für eine weitere Blitzrunde. Ansgar. Ja. Ja. Nicht nur Ansgar, alle. Deine Frage. Also, oh, ich dachte, ich rufe die Blitzrunde aus. Okay. Macht er eigentlich auch. Blitzrunde. Piraten oder Ninjas? Piraten. Sven? Ja, ich überlege. Piraten oder Ninjas? Nein, ja, jetzt. Überlege. Nein, jetzt. Ninjas! Ah, verdammt, ich dachte, es klärt sich endlich nach all den Jahren. Naja, du hast ja noch ein Votum. Nee, ich beantworte doch meine eigene Frage nicht. Richtig, er möchte ja nicht minus 100 doch. Millionen Punkte kriegen. Ninjas! Woo, yeah, high five! Bullshit. Ich wollte das auch sagen, woo! Ja, wir sitzen halt vom Klo, so der Schall, der musste erstmal bis hierhin. Hm. Ja, aber nee, da kannst du auch gleich aufs Klo gehen, wenn du Ninjas magst. Okay, gut. Allerdings, wie gesagt, Unity Media fickt dich einfach ins Knie, ey. Ich schwör's bei Gott, ich werde nie wieder bei dir einen Vertrag machen, ey. Geil ist auch, ich sag jetzt nicht, ich will ja diese ganze Corporation-Scheiße, die ich füttern. Ich sag nicht, bei wem ich mein Internet unterschrieben habe. Ich sag einfach nur, sie bieten besseres und schnelleres und sichereres Internet als die Telekom an. Und Kratsching und Telekom. Telekom ist ja super fix mit ihren bis zu 50 Mbit. Ja, aber tut uns leid. Ihr dort hoch oben im Norden habt ja, glaube ich, auch andere Gefilde. Geht eigentlich, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wir haben Deiche, da passen mehr Kabel rein. Ja, was Höheres als ein Deich kennst du ja nicht, ne? Was? Vielleicht noch die Gladbacher Altstadt, weil die einfach mal so unendlich hoch gelegen ist, dass das so einfach voll ekelhaft ist, wenn du vom Hauptbahnhof da hochtrampen musst. Ja, und wenn du von der Altstadt dann auch wieder nach oben willst. Richtig. Aber natürlich fahren da die Busse von. Ja, Gladbach, wir lieben dich. Oh, Blitzrunde! Konsole oder PC? PC. Sehr gut. Richtig so gemacht. So richtig schön nochmal nachtreten. So. Aber dann können wir zur nächsten Frage kommen. Sven, hast du da was Nettes anfragen heute? Ja, gleich hab ich was. Oder wollen wir Ansgar? Ja, nimm mal die Frage. Okay, gut. Okay, ich hab was. Ein Thema, das relativ safe ist, weil ich fand das eigentlich ziemlich witzig, als ich das Bild dazu gesehen habe. Findet ihr es einen interessanten Job oder findet ihr es ziemlich dummen Job? Also es ist eigentlich ein dummer Job, aber es geht ums Prinzip so. Das war so dieses YouTube? Typische. Nee, das war so dieser typische Satz, wie der so anfängt: When you think your job is shit. Ja? So diese Bilder, die liebe ich ja einfach. Dann ist diesmal. Oh, shit. Nichts, ich musste nur gerade aufstoßen. Achso. Der scheiß Energy Drink. Und ich vertrag das nicht. Wenn du halt denkst, dass dein Job scheiße ist. Für alle, die eventuell nicht des Englischen so gut mächtig sind, beziehungsweise gar nicht mächtig sind, wir wissen ja ehrlich gesagt noch nicht, wer hier zuhört, ist es halt so, es gibt echt Leute, was ich echt nicht wusste, weil ich dachte, das passiert in irgendeiner Form maschinell oder so, es gibt wirklich Leute, die Dildos nehmen und in Farbe tunken müssen, damit die Eichel mit irgendeiner Form dann gefärbt wird. So ein Job gibt's wirklich. Also das ist wirklich ein Job. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Den ganzen Tag Dildos in die Hand nehmen und in irgendeiner Form färben. Hey, ich habe nicht gesagt, das Thema ist gut. Ich stelle mir bloß vor, wie die in den Pausen dann natürlich scheiß Kämpfe mit denen machen, weil haha, das machen ja Leute in allen Arbeitswegen. Du, das passiert überall. Das ist es ja, aber da hast du Dildos zur Hand. Das auch mit Knochen. Dann spielen die da plötzlich Star Wars mit. Apropos Star Wars, Star Wars Episode 8. Katsching! Ja, du Disney-Schill, hau ab. Katsching! So, aber wir sind jetzt auch nicht mehr der Knackpunkt, wir sind jetzt der Magic-Knackpunkt. Aber nee, unser Channel gehört nicht Disney. Hey, habt ihr jetzt schon von Agents? Dieser Job kommt mir vor, als ob der nicht sehr zukunftssicher wäre. Alter, das ist der zukunftssicherste Job aller Zeiten. Was, dass sie das nicht irgendwann maschinell machen? Allein, dass das überhaupt nicht schon maschinell gemacht wird, weil im Endeffekt Du brauchst die Dinger ja nur irgendwie in so einem Hakensystem haben, der dann ab und zu mal runtergeht und das Ding in Farbe taucht. Ja, vielleicht ist da das Problem, dass das von der Form her zu kleine Produktionsgänge hat. Wenn ich mir das Bild hier so angucke, würde ich eher sagen, das ist in irgendeiner Form die Form schuld. Ah, ja, weil du nicht glatt reinhängst. Ja, weil es halt, ich sag mal, für alle, die halt des männlichen Geschlechts sind, die werden ja wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass das nicht unbedingt... Ich tuck mein Ding nie in Farbe. Das habe ich auch nicht sagen wollen. Was ich eigentlich... Ah, das heißt, du machst bloß schwarz-weiß. Ey, wo hab ich das? Boah, ich habe einmal gescrollt und schon habe ich das Bild verloren. Das ist der Wahnsinn. Tut mir leid, aber ich möchte nicht auf den Link drücken, wie du dir einen Satz Dildos angeguckt hast. Das wird, glaube ich, meine Amazon-History ein bisschen scheiße belasten. What the fuck? Vor allen Dingen... Schlimm war schon das eine verdammte Ding vor Jahren, wo, was war das, irgendwie bloß ein Unterleib mit... Ach ja, dieser Fake-Unterleib. Ja, What? Wirklich, das hat monatelang meine Amazon-History mir Bullshit was vorgeschlagen für, lassen. Was für ein Fake-Unterleib, so diese Sexpuppendinger, die irgendwie nur so das Becken ja, sind. Ja, die nur die Beckengegend sind, genau so ein Ding hast du mal gepostet. Stimmt. So ein Silikon. Nee, das war nicht er, das war die, reingelassen hat. Ja, echt? Aber ich hab nur meinst, du guck mal, das kostet 700 $. Ja, und Ding, ruiniert eure Amazon-History. Und das Ding tunken die in Farbe. Damit das abreibt. If you know what I mean. Ich meine, komm, ich glaube, irgendwann siehst du doch einfach die Dildos nicht mehr, wenn du 8 Stunden das am Arbeiten bist, oder? Du siehst den Penis gar nicht mehr. The Mate Dicks. Und wenn das deine Art von Ding ist, ich meine, du kannst garantiert irgendwie Sachen, die nicht ganz gut produziert sind oder so mitnehmen, bevor die weggeschmissen werden. Alter, ich würde da niemals irgendwelche... Ohne Scheiß, es gibt Dinge, die kaufst du einfach nicht billig. Sexspielzeug, Kondome... Autos. Und Autos. Und Computer. Warte. Komm mal, wenn es natürlich irgendeinen Fehler hat, wie ja, da ist es durchgebrochen oder scharf oder nicht gut geschnitten oder so, aber wenn da ein Fehler ist, ist es ein bisschen krumm. Ach so, ja, okay, gut. Nee, ich hatte erst so einen Fehler im Kopf, wie, keine Ahnung, der Vibrator oder so, der kriegt einfach mal einen Kurzschluss oder so. Das ist kein Fehler, das ist... Eine News Story. Ich meine mit Fehler wie, ja, einer der Hoden wurde nicht ordentlich gegossen oder so. Ja, drauf geschissen. Also nicht auf, ja, also, ne? Ja, nicht wörtlich, aber. Man merkt schon, das Niveau dieses Podcasts sinkt einfach von Folge zu Folge. Wir sind schon in Folge 2. Aber ich muss mal ehrlich sagen, das ist. Ja? Gibt schlimmere Jobs und das klingt doch wenigstens. Hast du in der Pause Spaß, indem du Leuten dann Dildos ins Gesicht haust? Oder du machst ein Game of Thrones Hommage, indem Bones. Du einen Thron, ja, Game of Bones. Alter. Ach, apropos, hier übrigens für die Skype-Gruppe, hier habe ich eine Anleitung, wie man sich einem Papier X-Wing bastelt. Oh, cool. Fliegt der auch oder sieht er bloß? Man soll relativ dünnes Papier benutzen, damit der nicht zu viel Gewicht hat. Also aber nein. Ansonsten soll der funktionieren. Mhm. Okay, komm wieder, wenn du einen TIE Fighter hast. Den als Flieger okay. Finden wäre wohl echt interessant. Challenge accepted. Apropos Challenge, Blitzrunde. Ach du Scheiße. Hält für immer Flummis kotzen oder Schnecken kotzen. Flummis. Okay, super. Wieder mal eine zu einfache Sache. Hätten wir das auch geklärt. Scheiße. So, das bringt zu einer Frage, die ich hatte, oder hat einer von euch noch eine gute? Nee, hau ruhig raus. Das war mein bestes Thema für heute. Ich hatte eine gute, weil die Sache ist, wir haben ja alle ein bisschen geheult, als Disney Marvel aufgekauft hat. Aber jetzt in letzter Zeit läuft ja mit Marvel alles bloß richtig Gold, selbst wenn DC sich scheinbar ein bisschen in die Scheiße gesetzt hat mit ein paar Sachen. Selbst die Serien sind gut. Wir haben geheult, als Star Wars aufgekauft wurde von Disney und jetzt war der Film gut. Nein. Und der Kram wurde... Also nicht wegen der Film, sondern so generell, wir haben geheult, so nein. Ja, weil wir alle wissen, was Leute, die richtige Disney Fans waren, haben geheult und jetzt sind sie zufrieden. Wir wissen alle, was Disney das heißt, für eine Hurensau ist, die nur Geld produziert und keine Ahnung. Ja, die Sache ist, aber das Disney macht sie ist gut. Eine Hurensau, die bloß Geld und sowas will, aber die wollen Geld. Und die wissen, mit guten Produkten machen die auf die lange Zeit viel mehr Geld, als wenn die schnell Scheißprodukte rausholen. Das stimmt wohl. So, deshalb, sie machen ja eigentlich Mühe und sie machen gute Sachen damit. Selbst Sachen wie Ant-Man, was eigentlich kein Recht hatte, auch nur im Ansatz irgendwie anschaubar zu sein. Habe ich mir auch nur sehr, sehr widerwillig angeguckt. Aber es war okay. Es war ein okay Film, kein wirklich guter, aber es war okay. Da ich und mehr als Ant-Man-Film sein sollte. Ich meine, ein Kerl, der die Kraft hat, kleiner zu werden oder Ameisen zu kontrollieren, das ist nicht gerade ein Kerl, nicht ein Superheld. Also da ich ihn mir auf DVD angeguckt habe. Kratsching! A thrilling experience for the whole family. Kratsching! Da ich mir also, wie gesagt, auf DVD angeguckt habe, muss ich echt rückblickend sagen, hätte ich Geld dafür ausgegeben, boah, da hätte ich, keine Ahnung, direkt so 20 Euro auf die Straße werfen können und hier bitte. Ja. Also ich fand den okay, weil ich einfach mit null Anforderungen angebunden bin. Aber mein Punkt ist, was wollen wir denn, was Disney als nächstes aufkauft? Weil die werden immer größer, die werden immer mehr Sachen. Aber was sollten die aufkaufen und besser machen? Square Enix. Dass die dazu Filme machen, oder? Nein, damit Square Enix wieder gute Spiele macht. Ich glaube, das ist schon so Genrebereich. Ich würde eher bei Filmen bleiben, weil das glaube ich nicht, dass selbst Disney das hättest du vorher abklären müssen. Entschuldige, dass weil, ich Dude, in einer außerdem, Toilette die haben sitze. Doch mit Kingdom Hearts, war das doch eh noch von Square Enix produziert und hat auch dann nicht geholfen, dass Square Enix besser wird, oder? Du hast nicht geholfen. So. Aber ich denke mal, stell vor zum Beispiel Robocop. Ja, was ist das Thema ist durch. Das Remake ist schon passiert, das dauert jetzt nochmal 20 Jahre. Bevor der siehst du, das heißt, Disney würde es nichts kosten. Und schlimmer als den letzten können sie es nicht machen. Welchen letzten Robocop? Es gab keinen letzten Robocop. Es gab nur diesen Film von dem Typen, der einen Superanzug anhatte, aber die rechte Hand blieb noch frei. Ey, Entschuldigung, das muss ich gerade wirklich fragen, weil das ist echt so ultra an mir vorbeigegangen. Ist dieser Film schon draußen gewesen? Weil ich habe ihn mir nicht angeguckt, wenn er schon raus war. Der ist von 2013. Echt? Wow, okay, das ging ich so. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ohne also Scheiß. Der war entweder letztes oder vorletztes. Ja, ey, weil das ging so. Aber der war schlecht. Er war richtig, richtig schlecht. Ja. Weil ohne Scheiß, ich habe echt nämlich genau für den Zeitraum, den Ansgar beschrieben hat, habe ich nämlich irgendwie so irgendwie das letzte Mal das Bild gesehen, wo der wirklich so eine menschliche Hand noch raushängen hatte. Und danach nie wieder was gehört. Ja, da war eine doofe Szene, wo die denen zeigen, nein, du kannst nicht ohne den Roboterkörper leben, wo die alles abnehmen von ihm, was Roboter ist. Das heißt, der ist irgendwie nur noch Kopf, ein bisschen Lunge und eine Hand. Aber nichts dazwischen. Geil. So macht man's richtig. Also, wie lebt die Hand? Ja, der Kopf. So. Die lebt. Wie? Naja, der Arm war da noch irgendwie mit dran und das war nicht ganz nur Lunge. Das war, glaube ich, so ein Stück. Nein, der Arm war dann weggenommen. Da war nix zwischen Lunge und Hand. Bei dir ist nix zwischen Lunge und Hand. Ich weiß es nicht mehr. Er war auf jeden Fall grottenschlecht. Ja. Yeah. Und die hatten auch irgendwann im Film den Kurz in einer silbernen Robocop-Fassung. Und dann, nein, warte, das wird nicht. Warte, machen wir taktisch und cool in Schwarz. Warte mal, war das jetzt nur für den Der erste Robocop-Anzug, den sie ihm in dem Film verpasst haben, der war noch in Original Robocop Metallic. Und dann hat der Chef von der Firma gesagt und so, nee, machen sie ihn schwarz. Machen die ihn taktischer. That's what black guys say. Tactical. ja, also der Film war scheiße, aber das könnte vielleicht von Disney Promo-Witz. Ja, das könnte vielleicht von Disney profitieren. Oh. Wisst ihr, was ich, nee, egal. Egal, du würdest nichts wollen, das habe ich dann vielleicht. He-Man? Ja, sofort. He-Man, was ich mit gerne He-Man? Noch mal sehen. Disney hat gutes CGI als Studio schon bei sich drin und noch Pixar zur Unterstützung, wenn sie wollen. Boah. Gab's, ich würde sofort das heißt, mit meinem Penis unterschreiben, wenn ich He-Man schon? Kriege als guten Film. Gab's überhaupt wegen meiner darf auf Disney's Masters of the Universe stehen, ist mir scheißegal, Hauptsache He-Man. Gab's irgendwie nach, boah, lass mich kurz überlegen, nach 1989, kann das sein, irgendwie einen vernünftigen neuen He-Man-Film? Nee. Also es gab den einen He-Man-Film. Den mit Dolph Lundgren? So. Ja. Hm. Oh, nee, stimmt, das war ja kein He-Man-Film, das war ein Masters of the Universe. Ja, aber Masters of the Universe kam 1987 raus. Deswegen. Okay, dann sorry, danach gab es keinen, es gab bloß irgendwann jetzt, ich glaube in den 2000ern noch eine neu aufgelegte He-Man-Serie. Ich meine auch, 2009 hatten sie ein Remake der Serie. Ja, richtig. Weil da musste ich nämlich nachgucken, weil da war ich mir gerade nicht sicher, wann der Film jetzt wirklich rauskam. Aber wie gesagt, Ende der 80er konnte ich mich gut erinnern, aber deswegen. Also ich bin nicht so alt, aber ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Ende der 80er war He-Man, glaube ich, noch groß. Mhm. Aber das könnte von Disney wirklich profitieren, weil dort mehr Charaktere, wer sonst was so wieder. Ich meine, jetzt, wenn die das auch nur halbwegs in die richtige Art machen, wie jetzt die Star Wars Rebels-Serie. Hm. Ich habe die nie geguckt, aber die soll ja ziemlich guten Anklang gefunden haben. Und die hat auch so einen mehr stilisierten CGI-Stil. Ich bin da jetzt nicht so drin, tut mir leid. Das ist außerhalb meiner What the fuck, Courtney Cox hat in dem Film mitgespielt? Wer? Ich hab grad Kotal Consors verstanden. Nein, Courtney. Alter. Wer ist Courtney Cox? Erinnerst du dich an die letzte... Eine Frau. Die letzte... Ja, das ist nicht die letzte. Die letzte vernünftige, halbwegs vernünftige Scrubs-Staffel. Staffel 8 war das, glaube ich, bevor die da mit dem kompletten Reboot angefangen haben. Die neue Chefärztin nach Bob Kelso. Ach, die. Und die war... Die war bei dem He-Man-Film dabei. What the fuck, einfach. Die ist nur 1,65? Ja, dass du wirst lachen. Die meisten Schauspieler sind gar nicht mal so groß, wie sie in den Filmen immer wirken. Ja, das beste Beispiel immer Tom Cruise. Das war zum Beispiel ein cooler Trick, den sie vor Jahr und Tag immer für diese Spaghetti-Western hatten. Um die Helden größer darzustellen, haben sie einfach die Props kleiner gemacht. Kleinere Theken, kleinere Stühle, kleinere Tische und alles. Einfach nur, damit die Helden richtig aussehen wie hochgewachsene Schränke. Kennst du noch diese eine Folge von Monty Python, wo die irgendwie einen Pinguin-Film am Strand drehen? Nein. Also nicht, nein. Da ist irgendwie aus einem Grund, wegen Größenverhältnissen und so, muss die Schauspielerin in einem Graben, der irgendwie 3 Fuß tief ist, bloß stehen und unterbrochen. Weil das aber dann scheiße aussieht, soll sie was größer sein, also steht sie dann auf Pappkartons im Graben. Scheiße. Es war ein seltsames Ding. Die sind zu Pinguin gegangen, weil in der Antarktis gibt es keine Löwen, gegen die du kämpfen könntest. Also musst du gegen einen Pinguin kämpfen. Ein 12-Meter-Pinguin. Du Scheiße. Mit Laseraugen. Oh, cool. Sag mal, komm, was kann sonst Disney profitieren? Boah, ist echt schwierig. Weil die besitzen schon alles. Ja, deswegen besitzen schon so scheiße. Also es muss ja irgendwie ein Genre sein, was irgendwie in schlechten Zeiten ist. Ich meine, Fast and Furious funktioniert gerade ja noch. Und Bud Spencer ist zu alt. Ja, aber das heißt, die müssten vielleicht einen neuen finden. Aber nee, ich glaube, die Zeit ist zu Ende, dass das wirklich guten Anklang finden würde mit breiter Masse. Ja, Bud Spencer? Wobei, Bud Spencer, der ist ja, der im Moment arbeitet er ja fleißig an seinem Online, ja, was heißt, er arbeitet. Sein Team Deutschland arbeitet heißt halt nicht breite Masse. An dem offiziellen Shop mit neuen Shirts und einer Musik-CD. Ja, und Deutschland sowas. Ist nicht breite Masse. Doch. Überall Nein. sonst ist der Typ nichts, der ist nur in Deutschland so groß. Siehst du, das ist das Problem. Das würde Disney doch niemals anpacken. Disney ist halt nicht deutsch genug, auch wenn Walt Disney ein, ne, war. Was ich sonst gern sehen würde, wären, wenn Disney zu Hause bliebe und richtig gute Remakes dann halt macht von ihren alten Sachen. Wie hier Mickey als Zauberlehrling oder Phantasialand oder wie die Scheiße hieß. Mit Phantasialand. Gut, wie du zweimal, glaube ich, dasselbe beschrieben hast. Aber die Sache ist, ich hab keine Ahnung. Meine Güte, nee, Phantasialand war doch mit Donald. Disney Library. Du hast alles von Disney, was sie wählen könnten, und du willst nicht Darkwing Duck. Fuck you. Weil Darkwing Duck ungeschlagen gut ist und zeitlos. Das kannst du nicht noch besser machen. Doch, mit mehr Episoden. Du kriegst aber nie wieder den Charme hin von damals. Das wird automatisch modernisiert und sieht plötzlich aus wie My Little Pony oder so. Von wegen Disney schafft das. Disney hat jetzt eine gute Strecke, die gut fasst. Wenn die richtigen Männer dann schenken, ich sag... Disney könnte das schaffen. Können die? Sagst du das einfach so? Schämst dich eigentlich nicht? Hey. Ich bin voll und ganz mit Disney seit Guardians of the Galaxy. Ja. Als Film. Weil ich meine, seit Guardians of the Galaxy. Achso, ja? Guardians of the Galaxy, das war Schauspieler, die keine Sau kennt. Ein Comic mit Helden, den keiner kennt. Und Marvel, mit dem Leute ein bisschen satt schon waren zu dem Zeitpunkt. Du hattest 0 Chancen für den Film. Und Guardians of the Galaxy wurde so geil. Die können alles schaffen, wenn sie wollen. Ja. Das heißt, wir müssen nur kennen, was keiner kennt. Und Leute anheuern, die keiner kennt. Und dann wird das schon, wenn Disney das macht. Ja, oh. Falls ihr zuhört, Disney, uns kennt keiner, wir würden euch helfen. Wo ich mein drittes Thema jetzt übrigens hier hatte, aber allerdings spare ich mir das für einen anderen Podcast auf, an dem eine andere Person teilnimmt. Ja, weil es geht um eine... Ich will es nicht wissen. Auf Sachen, die wir nicht wissen. Wir sind viel zu dumm, Ansgar. Und, das sprich nur also, für dich selbst. Also eine andere Person, dessen Namen mit M beginnt. Die Redaktion. Die Redaktion. Wenn der dann mal, und wer ist jetzt wenn er sich mal endlich reintrauen würde, dann könnten wir da natürlich dann das Thema besprechen, weil, aber darum geht's gar nicht, sondern es geht mehr um den Publisher, der dahinter steht, nämlich EA. So, da könnte Disney, glaube ich, einiges verbessern. Ich glaube, da könnte jeder was verbessern, der auch einfach bloß mit der blutigen Machete dort reinrennt. Alter. Und das in solchen Zeiten? Ich glaube, ich brauche einen neuen Partner. Wenn ihr euch bei mir melden wollt. Das war nicht ernst gemeint. Bitte eine Blitzrunde. Ich habe eine Idee für ein neues Format gehabt. Scheiße. Bester Michael oder Michael? Was? Das musst du jetzt aber wirklich ausführen, weil es ist echt null klar, was gerade gemacht werden soll. Wer ist der beste Michael? Auch in anderer Weise schreiben oder Übersetzung. Michelle. Weil da schon fast das ganze Wort Schelle drin ist. Sind wir noch bei Darkwing Duck? Nein. Blitzrunde. Gib Frankreich bester eine Michael Chance. Oder andere Variationen des Namens. Oh shit, aber in dem Film hieß John Travolta einfach Michael. Ja, Michael, der Engel. Also. Ja. So, okay, und ich? Michael Jackson. Nope. Ja, nee, wir können es nicht beweisen. Doch, he made Thriller. können wir nicht beweisen. Michoville, ja. Komm, Michael Travolta hat bloß All You Need Is Love. All you need is love. Ich denke, wir wollen dir nichts beweisen oder diskutieren. Wir sagen einfach, okay, sorry, aber wir auch alle. Aber ja, Mister, ich habe jetzt so. Minus eine Egal, Milliarde Punkte. Wir sind bei der 42 Minuten schon angekommen. Ich glaube, wir sollten mal Schluss machen. Nein. Echt? Nein, du willst noch ein Thema? Ich habe noch tausende Themen, glaube ich. Okay, zählen. Ich habe auch noch zwei Blitzrunden. Richtig, es fehlt noch Blitzrunde, es fehlt noch alles Mögliche. Nein, also heute können wir von mir aus mal ein bisschen länger machen. Also meinerseits, also mir ist es egal. Ich würde das ein Stückchen ungern unterbrechen. Die Sache ist nämlich, ich habe nämlich einen Post eben gefunden, dass das FBI irgendwie, ich glaube, zwei Wochen lang irgendwie die größte Kinderpornoseite der Welt betrieben hat. irgendwie so Kosten von mehreren Millionen US-Dollar für die Planung und allem drum und dran draufgegangen sind und sie original 240 Leute damit nur gekriegt haben. Weltweit. Was meinen die mit dran gekriegt? Deren Daten und oder sie geschnappt? Daten, sowohl Daten, also es wird natürlich sehr vage hier beschrieben, weil ganz ehrlich, was macht das FBI? Keine Ahnung. Aber es scheint wohl so, dass Daten bekannt sind und entsprechende Verfahren eingeleitet sind, aka die haben die wahrscheinlich schon in Guantanamo eingeliefert und so und versuchen gerade irgendwie nur zu rechtfertigen, dass sie sie irgendwie dahin geschafft Nein. haben. Weil da Nein. gehören sie hin. Aber das ist natürlich nur eine persönliche Meinung. Das machen aber die nicht für verdammt nochmal so etwas oder echte Verbrechen wie Mord oder so. Die machen das bloß für finanzielle Verbrechen oder wenn du verpetzt hast, dass die Scheiße gespitzelt haben. Jedenfalls mehrere Millionen Dollar draufgegangen für eine Kindersex-Porno-Seite. Na, wenn du so runterguckst, wie viele Millionen? 2, 3? Ich versuche das gerade nochmal zu finden. Also, wenn ich es gleich nochmal finde, sei es das. War diese Kinderporno-Seite? Lass das mal lieber. Versuch mal lieber nicht, das zu finden. Nachher finden die dich. Stimmt allerdings. Ja, aber das heißt, dass du bei, wenn du das umrechnest auf die Menschen, hast du ja, so, was ist denn der Rechner? Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr zu rechnen. Und der Rum und das Bier machen ein kleines bisschen Streitigkeiten. Hm. So, also sagen wir mal 4 Millionen. Und das waren wie viele Leute nochmal? 2, 3, 240? Sagen wir mal 4. Sagen wir, sagen. Das waren 240, oder? Jo, das heißt, du hast pro Kerl $16,000 ausgegeben. Ach, das Scheiße. Klingt jetzt natürlich schlimm, aber wenn du rechnest, dass diese $16,000 es schaffen würden, eine Kindervergewaltigung aufzuhalten. Richtig. Darum ging es mir auch gar nicht. Ich fand es einfach nur sehr interessant, dass sie wirklich so 2 Wochen, so sage ich mal, in Kinderporno kreisen. In irgendeiner Form da jetzt auf der Topseite einfach mal waren. Badass Motherfuckers, ey. Sowas erinnert mich immer wieder an die eine Zeitungsheadline, die ich mal gesehen habe, in der es um ganz großen Justizirrtum ging, nämlich, dass sie einen Pädophilen zu Sozialstunden verurteilt haben im Kindergarten. Ja, und der ist prompt rückfällig geworden. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nö. Das ist so völlig abwegig. Das ist, wenn du so ein Strafgericht in so einen automatisierten Prozess umwandelst, dann hat da keiner mehr Kontrolle drüber, was da passiert. Aber jetzt muss ich überlegen, diese 16.000, wenn du sonst so denkst, ja, wenn auch jeder bloß eine Vergewaltigung oder so aufhalten würde, wäre das ja eine gute Investition. Aber es ist ja nicht so, als ob die Leute, die Videos hochstellen, geschnappt hätten, oder? Sondern bloß die Leute, die ja die Videos kaufen. Wie gesagt, ich suche doch. Oder zum Teil wenigstens. Das heißt, das sind ja nicht unbedingt wirklich die Leute, die Tat auch begehen würden. Weil wenn du nach dem Thema guckst, ich könnte mir zum Beispiel Pornos saugen, wo irgendwie 4 vollbrüstige schwarze Frauen sind, aber es heißt nicht, dass ich im echten Leben irgendwann mit denen schlafen würde. Ich glaube sowieso, dass die Chancen sehr gering sind. Ja. Wow, das war, wow. Entschuldigung, ich dachte echt nicht, dass das Thema wirklich gerade so lange in irgendeiner Form... Also es ist nicht, dass ich verteidigen würde oder so, es ist bloß dass diese Menge von Geld scheint sich ja bloß zu lohnen, wenn es wirklich die Straftäter erwischen würde und nicht die Straftätige ich weiß, was du meinst, ja. Befähigen oder unterstützen. Das war echt krass. Ja, du hast ja im Endeffekt nur die Leute geschnappt, die das goldene Wonka-Ticket hatten, aber nicht den Herausgeber der Wonka-Tickets. Das ist eine sehr schöne Umschreibung. Das ist sehr schlimm. Das ist eine sehr schöne Umschreibung der Situation, Ansgar. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. I've got a golden ticket. Ja, und was kriege ich dafür? Krakencomics.com, da gibt's noch mehr von sowas. Katsching. Ja, wieso du Katsching? Hier Katsching. Katsching. Jo, das heißt, du hast jetzt ganz, ganz viele pädophile Folgen. Scheiße. Falls ihr pädophil seid, verpisst euch. Macht's aus. Ich glaube, Pädophile würden einen Scheiß tun, als sie uns zuzuhören, wie wir über sie reden. Wieso? Ich meine, hey, ihr könnt's von mir die aus wieder gut machen, indem ihr sind viel zu sehr beschäftigt mit einseitigem Muskeltraining. Ja, du bist doch 7. Du fällst doch voll in das Schema. Was? Naja, egal. Möchtest du vielleicht ein weiteres deiner 1000 Themen und gucken, ob das noch so weiter politisch und nein, so reinreicht? Apropos politisch. Blitzrunde. Ach du Scheiße. Lieber nach Fisch oder nach Käsemüffeln? Fisch. Käse. Wow, das... Okay, hätte ich jetzt nicht. Lieber nach Fisch. Okay, nee, lieber Käse. Wow. Ich fühl mich so allein auf der Welt. Ja, zu Recht. Zu Recht. Was? Wollt ihr mich verarschen? Alter. Du wolltest was sagen, Sven? Ja, ich wollte wirklich was sagen. Es gibt 2 Leute von Menschen. Leute, die nach Käse riechen und Leute, die nach Fisch riechen. Was bist du? Dann bin ich eindeutig, ganz ehrlich, also eigentlich reell bin ich ein Käsemensch, deswegen würde ich lieber nach Fisch riechen. Aber darum geht's jetzt gerade nicht. Sondern es geht um Ansgar, den ich noch vor der Aufnahme darum gebeten habe, sich darüber Gedanken zu machen, aber der sich ja natürlich da wahrscheinlich 0 Gedanken drüber gemacht hat. Worauf freust du dich 2016? Das fragen wir noch so lange, bis es Ende März ist. Und zwar bei jedem neuen Gast. Ach du Scheiße. Ja, okay, nicht Ende März, aber Ende Februar. Da ich ja generell eigentlich ein nachrichtenabweisender Mensch bin, weiß ich gar nicht, was 2016 alles so Tolles rauskommt. Nee, weder darum geht's gar nicht. Gaming noch filmtechnisch noch sonst irgendwas. Es geht um irgendwas. Ist egal was. Und wenn es was Persönliches ist. Ich freue mich am meisten darauf, dass ich hoffentlich dieses Jahr mir nicht den kleinen Zeh stoße. Weil das ist nämlich einmal passiert und dann war das so schlimm, weil der ist an einem Schrank hängen geblieben und dann war das so ganz widerlich um über 90 Grad so nach links verdreht. Alter. Das war nicht schön. Pics or didn't happen. Davon gibt es keine Bilder. Siehst du, didn't happen. Kleiner C. Ja, okay, ich bin sicher, dass das irgendwo mal existiert hat. Ich bin mal echt gespannt, ob es wirklich für die Google-Suche kleiner C über 90 Grad auch Bilder gibt. Ich finde das so geil. Es gibt nur Bilder mit irgendwelchen Gipsverbänden oder irgendwas anderes, aber nicht wieder. Vielleicht solltest du Safe Search ausmachen. Hab ich. Du musst Safe Search ausmachen. Hab das ich. Findest du auch. Hab ich. Real Shit. Okay, gebrochener okay, kleiner C. Ich fand das schon fies, als du letztens. Ah, guck mal, was mir zugeschickt wurde. Was? Was hab ich denn? Ja, ein gebrochenes Bein mit. Was? Was hab ich getan? Das hab ich nicht. Nein, komm. Hab ich doch nicht. Bein. Ja, warte, nein, halt, das muss geklärt werden. Was soll ich gemacht eigentlich haben? Leute, die aus der Nase eitern? Noch nicht. Ich auch nicht. So. Nee, ich komme gerade in Stimmung. Der Zucker- und Kühlgehalt des Energy Drinks steigt mir jetzt gerade zu Kopf. Hey, genauso sah mein C auch aus. Blitzrunde, meine beste Frage. Lieber eine Maus mit nur einer funktionierenden Taste, und zwar der rechten. Oder eine Tastatur, wo jede zweite Taste nicht funktioniert. B. Eine Tastatur, wo jede zweite Taste nicht funktioniert. Ja, Tastatur. Ja. Weil wozu gibt's Key Rebinding? What the fuck? Weil du brauchst die Link. Nichts erklären. Ja, nein, nichts erklären. Nichts erklären. Böse, Ansgar, böse. Böse, Ansgar, ja. What the fuck, einfach. Und sonst, meine nächste Frage. Hey, Karneval ist ja bald. Was geht ihr denn? Boah, gar nichts, ey. Geh mir bloß mit Karneval weg, ey. Und das ist echt eine gute Frage. Das Thema hätte auch mir einfallen können. Oh, da ist es auf Position 729. Was macht ihr an Karneval? Ja, also. Da ich ja generell eigentlich eher so ein Fan von Cosplay und LARP und sowas bin, brauche ich kein Karneval, um mich zu verkleiden. Darum werde ich auch nichts machen. In diesen Zeiten, wenn du auf die Straßen gehen möchtest, brauchst du für meisten Kostüme doch schon einen Feiertag oder Grund, um das machen zu können. Das ist wohl richtig. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Nee, für mich gar nichts. Also ich kann so mit Karneval, kann ich so gar nichts. Das ist so, wobei zu Karneval und Kostümieren und so, da kann ich gleich noch eine witzige Geschichte erzählen. Ich hoffe einfach mal, dass dieser Podcast niemals von jemandem aus meiner Firma gehört wird. Doch, aber, Entschuldigung. Ja, also ich hab's noch so gemerkt, weil es ist ja diese Sache wieder mal, irgendwann wird man ja wohl in die Stadt doch noch gehen, so zu Karnevalszeiten, weil sonst was vielleicht doch noch in den Pub oder so. Und dann bin ich so ein bisschen am Überlegen, weil wenn ich bei Teddy oder den anderen Billigläden vorbeigucke und dann sind so ein paar Sachen, es reizt einen doch irgendwas zu greifen oder ob ich doch auf meine Fallback-Kostüme in Richtung Phoenix und so gehe. Ich habe überlegt auch mal, bei uns hat ja vor einiger Zeit eine Filiale von Action aufgemacht. Kaching. Und ich hatte überlegt, wenn die Karnevalssachen haben, ob man sich nicht vielleicht auch irgendwie so eine bescheuerte Perücke holen kann. Wenigstens nur die Perücke oder auch irgendwas anderes dazu? Nee, eigentlich nur so die Perücke und die dann für Videos und so nehmen. Ja, ich meine, ich habe noch die Affen-Zombie-Maske, die Halloween eigentlich ganz okay war, aber ich habe das Ding so totgeschwitzt einfach innen drin, in der kurzen Zeit, die es auf hatte. Das ist schön. Nee, also, weil geschwitzt noch nicht mal so, es war so dieser Mundbereich einfach, weißt du, da sammelt sich einfach so die ganze Feuchtigkeit innen drin am Plastik, das war einfach so mega unangenehm nach einer Zeit. Ja, das passiert bei so 15-Euro-Masken. Das passiert, glaube ich, bei allen Masken. Nee, einfach allen. Nee, ich glaube, wenn die richtig teuer sind, passiert das, glaube ich, nicht. Wo du eine höhere Qualität am Schaumlatex hast und also ein Getue. Ja, aber dann brauchst du auch ein Maskenbilder, um die Dinger ranzusetzen oder so. So wie eine Freundin. Habt ihr keine? Wer hat denn dann gerade die Maske bei uns gemacht? Was? Irgendwelche Dinge, die hier erzählt werden, die einfach mal so kein. Ja, weil wir geben ja auch scheiß Geld aus für Masken beim Podcast, wenn wir uns nicht mal ein ordentliches Mikro für den Ansgar. Ach, apropos Geld ausgeben. Hey, wenn ihr einen richtig geilen Deal machen wollt, ich will gerade meine Grafikkarte loswerden. E-Mails, E-Mails an. Oh, apropos, Blitzrunde. ATI oder Nvidia als Grafikkarte? Nvidia. Du zuerst, Sven. Nein, ich bin der Fragensteller. Ja. Was waren nochmal die Auswahlmöglichkeiten? Es gibt nur zwei große Grafikkartenhersteller, Nvidia oder ATI, beziehungsweise AMD. Sag Android hin. Von wem war nochmal Radeon? Das war von AMD. Dann sage ich AMD. AMD, okay. Ja, Nvidia-Lager hier, aber kein Fanboy, aber Nvidia-Lager. Doch, wieder. Moment, warte mal, was hast du mir jetzt in meinen Rechner einbauen lassen? Shibuya, AMD. Shibuya, allerdings muss man dazu sagen, um das Thema mal kurz abzuschließen, das war, was heißt das war? Das ist immer noch eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Karte für den Preis gewesen, der dein Rechner insgesamt gekostet hat und von dem Budget, das wir so praktisch für den Rechner hatten. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, dann auch wenn es nicht eine der Antwortmöglichkeiten war, ich bleibe dann einfach bei AMD, einfach weil das Teil ist, was ich gerade drin habe. es war wirklich sehr gut. Ich weiß nicht mehr, was er drin hatte. Ich glaube, eine 280X oder irgendwie sowas. Aber war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, jetzt dann Ende 2014, nee, gar nicht, das war Anfang 2015, ne? Anfang, Mitte 2015, da war das einfach the bang for the buck einfach. Ach, das heißt, apropos jetzt 15, warten, letzte Blitzrunde. Kommt. Was möchtet ihr lieber, täglich verprügelt werden oder 15 tollwütige Dackel, die jede Nacht bei euch einbrechen? Dackel. Wirklich, das sind tollwütige Hunde. Ja. Auch wenn es Dackel sind, sie haben immer noch Tollwut. Und sie brechen jede Nacht bei dir ein. Hm. Okay, Sven? Ja, warte. Sven, jetzt. Ich glaube, ich bleibe aber auch bei den Dackel, aber das ist so, du definierst das für mich nicht gut. Nicht erklären. Ich erkläre doch gar nichts. Ja, Dackel. Dackel. Wer würde anders wählen? Das ist ja doof. Naja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was Ansgars Prämisse war. So, weißt du, was ich meine? So. Wenn es andere Hunde wären, würde ich überlegen müssen, aber nicht Dackel. Nee, es sind 15 Dackel. Und? Ja, und sie haben Tollwut. Ja, und es sind Dackel, die kommen nicht die Treppe hoch. Hey, du hast erklärt. Ja. Ja, ich weiß, wir sind beide auf minus 10. Damit wird dein Wonka-Ticket zerrissen. Oh, das heißt keine Pädophilie für mich. Schade. Oh mein Gott, halt also Wonka-Ticket ist das neue Secret Word, für wenn man über Kinderpornos redet, dann redet man über Wonka-Tickets. Wow. NSA, ja, CIA und die ganzen anderen Ficker. Für Leute, die zuhören, wir sind nicht hart oder herzlos, wir sind bloß angetrunken. Das stimmt allerdings. Nee, ich bin nüchtern, ich bin einfach nur scheiße. So, okay, ich würde aber sagen, jetzt mal wirklich, ich glaube, wir nähern uns dem Ende und was ich am Ende immer gerne mache ist, was kommt denn jetzt raus? Ich habe keine Ahnung. Es ist eigentlich immer noch dieselbe Scheiße wie beim letzten Mal. Star Wars, der Episode 8 kommt. Nee, also Creed war jetzt raus, das heißt, jetzt kommt irgendwie dieser Leonardo DiCaprio-Film demnächst erst. Ja, The Revenant. Der soll ziemlich gut sein, vielleicht endlich Leo kriegt ganz ehrlich, Oscar. Ich an seiner Stelle, ich glaube nicht. Wenn er den Oscar für sein Lebenswerk bekommen sollte, also nur den, ich sag's nur, dann würde ich an seiner Stelle einfach sagen, no fuck it, nee, nehme ich nicht. Nee, dieser Oscar dann wäre ein Combo-Breaker, wenn er den annimmt. Ja, das wäre aber richtig witzig. Aber sonst, Ansgar, du bist unser Gast. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was zu deinen Projekten verlinken oder so? Verlinken? Einen Plug machen, verwerben, bewerben, entwerben, irgendwas davon? Nein, wir haben jetzt schon ausgiebig darüber gesprochen, denke ich. Du meinst zwei Minuten? Du möchtest also nicht, dass wir krakelcomics.com erwähnen. Katsching! Ihr schuldet mir übrigens 95, 78. Also ich glaube, du weißt nicht, wie Werbung funktioniert. Also wenn ich deine Seite krakelcomics.com erwähne, halt dann macht es eigentlich bei mir im Portemonnaie katsching für krakelcomics.com. Ja gut, jetzt haben wir es, glaube ich, wirklich oft genug gesagt. Ja, jetzt immer noch nicht vorbeischauen möchte, der soll das dann halt sein lassen. Alle anderen sind herzlich eingeladen, mitzulesen. Oh, apropos, unsere Seite steht auch, glaube ich. Ja. Zeitpunkt. Ach, übrigens, ich habe das Header-Bild dazu gemacht. Falls jemand. Das stimmt. Ja, das ist cool. Auch von mir. Hast du auch deine Signatur? Also wenn ihr euch beschweren wollt, alle Beschwerden an ihn. Hast du auch deine Signatur reingepackt? Ich habe auch Twitter-Handle, @krackelcomics. So, dann könnt ihr mich da einfach, könnt ihr mir da eure Hassbotschaften zukommen lassen. Oder hier, vielleicht die auch noch weiter. Noch kleinere Sachen übrigens. Wir haben jetzt auch wirklich eine Mail-Adresse, an die auch was geschickt werden kann. Ich muss sie gerade nochmal suchen. knack.-podcast@gmx.de. Ihr seht, wir haben keine Kosten gescheut. Ja, wir haben keine Kosten gescheut, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Und wir sind auch richtig klug und haben die nicht vorher irgendwie so in diese tolle blablabla@knack.de oder irgendwie sowas geändert, sondern es ist wirklich knack.-podcast@gmx.de. Wir würden uns über jede Mail freuen, falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, die wir eventuell stellen müssen oder halt für Blitzrunden irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr sie gerne dahin schicken. Alle Leute, die uns privat kennen, es reicht auch eine Skype-PN. Aber das, ist das nicht ein bisschen nervig? Wäre das nicht cooler, wenn euch Leute einfach die Fragen über ein Ask.fm-Kratsching stellen oder zum Beispiel in der Comment-Section oder sowas? Das geht natürlich auch. Die gibt's garantiert auch. Die gibt's, unten. Ja. Allerdings, ja. Ja, und hey, nicht wir vergessen, sind neu hier wenn drin. Wenn ihr auf Twitter seid, nutzt das Hashtag Wonka-Ticket und da gibt's 25% Rabatt. Das wäre schon ziemlich witzig. Auf Pädophile. Wenn ihr Pädophile seid und ein Wonka-Ticket haben wollt, geht auf Amazon. Wenn ihr viele Pädos seid. Geht auf Amazon, kauft etwas über den Link in der Beschreibung und ihr erhaltet einen Geschenkcode vom FBI im Wert von $16,000. Hashtag oder 10 Jahre. Oder 10 Jahre lebenslänglich. So sieht's aus. Nee, 150 Sozialstunden Dildos färben. Boah, Alter. Hey, so schlimm klingt das nicht. Wenn ich das Bild gleich nochmal finde, du musst einfach den Gesichtsausdruck der Frau ansehen. Das ist so herrlich. So, wir reizen das quasi aus gerade. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das ziemlich witzig. Nee, ich meinte die Sendezeit. Nö, finde ich vollkommen okay. Komm, wir sollten nochmal. Ja, weil wir haben ja schon so eine Schlussformel eingeleitet jetzt eigentlich. Da muss ja auch. Hallo und herzlich willkommen bei Flieger Podcast kriegen. Nummer 3. Nein, doch nicht. Das ist egal. So. Also, ich bin durch für heute. Gleich auch. Alle durch. Ja, gut durch. Dann unten durch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.